Jetzt, liebe Freunde, irgendwann ist alles mal zu Ende. Selbst unsere kleine Chose hier. Nein, ja nein. Irgendwann ist alles mal zu Ende. Wir haben, wie ich euch vorhin schon sagte, einen Drummer finden können, der in 3 Proben das Programm mit uns einstudieren konnte, jetzt kurzzeitig, weil unser eigentlicher Drummer mit gebrochener Flosse zu Hause ist, leider. Und jetzt haben wir noch ein Stück und mehr können wir dann leider nicht spielen. Und das, ja, na meine Güte, meine Herren, ja, ich hab ja nicht ganz ausgespielt, ja, an den Brummen da hinten. Na. Meckerer kommen ins ja, Elysium. Ja, Firewall, und immer so weiter, ja, könnte euch so passen, der Schelfische. Da muss Heiser mal sein Sparschwein schlachten, da. Ja, wo ist Heiser? Wo ist der Verbrecher? Ah, da hinten. Ah, und schon wieder Bier, ist okay. Also, letzte Lied für heute. Fels in der Brandung! Kamerad, ich weiß, wie du dich fühlst. Wie ein Fels in der Brandung, einer Flutverdeckungsbühl. Wie ein Ruf in der Wüste, der ungehört verhallt. Während der am Horizont der Sturm zusammenfällt. Ein Fels in der Brandung, aus Eisen, Alkohol. Dein Fels verschwindet in der Nacht und we'll be right back. beim nächsten Mal. 88. Wir kommen wieder. Hey, jetzt die anderen. Kameraden, vielleicht später nochmal, aber im Moment muss erstmal Schluss sein. Die Jungs sind ausgepumpt. Kameraden, wir haben die Türen zu den Biergärten rechts und links aufgemacht. Wenn ihr frische Luft schnappen wollt, macht's ruhig mal. Gleich geht's weiter mit Euloxy. Ich freue mich.